Nahverkehr. Bitte. Kannst du mal Wolfgang nennen? Das war Streitberger. Ja. Ja. Nee, egal. Ja. Die Arbeit ist bei mir. Die beiden sind schon die ganze Zeit aufgekratzt. Ich werde aufgekratzt? Nee, ihr seid so aufgekratzt. Doch, Jenny die ganze Zeit, die ist voll am Rumwirbeln, die ganze Zeit, dann läuft sie. Ja, mir ist immer kalt. Okay, ich stehe. Das ist nicht mein Fehler, das ist der Fehler meines Körpers. Fehler ist das doch sowieso. Ah, ja.